Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen. So werden ihre Werke hinfällig, und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Denn derjenige, der im Diesseits nicht für das Jenseits arbeitet, dessen Taten werden kein Gewicht haben, auch wenn diese Taten viele sind. Das ist ihr Lohn, die Hölle, dafür, dass sie ungläubig waren und sich über meine Zeichen und meine Gesandten lustig machten. Gewiss, für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben. Und rechtschaffen ist was? Rechtschaffen ist eine Tat, wenn die Absicht dahinter aufrichtig war, allein für Allahs Zufriedenheit, und wenn die Tat, die, wenn sie eine religiöse Tat war, dann soll sie und muss sie, um akzeptiert zu werden, nach dem Gesetz des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also nach islamischen Gesetzmäßigkeiten, getan werden. Ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. Ja, das ist eine besondere Eigenschaft des Paradieses, dass man nicht davon weggehen wollen wird. Im Diesseits ist egal, wohin man ziehen würde. Und es gibt wirklich schöne Orte auf dieser Welt. Aber nach einer Zeit wird jeder Mensch merken, was für Nachteile auch dieser Ort hat. Die Mängel sieht man auf einmal, die man vorher nicht gesehen hat. Die Fehler und die kleinen Unannehmlichkeiten, die man vorher nicht bemerkt hat, bemerkt man auf einmal, und alles, egal wie schön es im Diesseits ist, wird einem irgendwann langweilig. Ja, weil das Diesseits ist nicht der Ort, den Allah geschaffen hat für diese ewige Wonne, die dem Paradies einfach vorbehalten ist. Sag, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen gleich euch. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinen Herrn ihm niemanden beigesellen. Das heißt, er soll einzig und allein nur für die Zufriedenheit Allahs, Zufriedenheit Gottes, seine Taten verrichten, und alle anderen, die zwischen ihn und Allah treten können, treten wollen, er sie selber manchmal hinzutreten lässt, alle anderen soll er aus dieser Beziehung herausholen. Und die große Lehre aus Surat al-Kahf ist dann also, dass im Diesseits ist alles, was wir so haben, Besitz, Wissen, Macht, schöne Dinge, all dies sind Prüfungen. Nichts wird mit uns gehen, es sei denn, wir tun damit rechtschaffene Taten, die mit Aufrichtigkeit getan werden und die rein von jeder Art von Schirk Mehrgötterei sind. Damit kommen wir zum Ende von Surat al-Kahf. Allah möge sie für uns nützlich sein lassen. Und damit kommen wir zu Surah Maryam, Surah 19, Maria, die Mutter von Isa a.s. Nach ihr wurde diese Surah benannt. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Wenn man sie auf Arabisch lesen würde, dann sind auf Kaf, Ain und Sad lange Mudud, also man zieht sie in die Länge, wenn man sie liest. Wir sehen auf den ersten Blick keine Bedeutung in diesen einzelnen Buchstaben. Warum sind sie da? Es ist Allahs Wille. So wurde der Koran offenbart. Eine gewisse Schönheit ist auf jeden Fall da. Die hört man auch, wenn das rezitiert wird. Ein Wunder ist da. Es gibt viele Auslegungen, was diese Buchstaben wohl bedeuten würden, aber nichts davon ist wirklich ausschließlich oder sicher, dass dies genau die Bedeutung ist. Tatsache ist, dass dieselben Buchstaben, wenn sie zu Wörtern und diese Wörter dann zu Ayat, zu Versen zusammengelegt werden, diese Sätze ein Ozean von Bedeutung sind. Und keiner auf dieser Welt war je und wird je dazu in der Lage sein, einen Vers wie diesen, wie einer im Koran steht, hervorzubringen. Und dieselben Buchstaben, wenn wir sie einzeln lesen, sehen wir keine Bedeutung in ihnen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Wunder, über das wir nachdenken müssen. Das Wunder des Koran ist auch primär ein linguistisches Wunder. Allah möge uns die Fähigkeit geben, das gebührend bewundern zu können. Diese Verse sind zum Gedenken an die Barmherzigkeit deines Herrn zu seinem Diener Zakaria, als er zu seinem Herrn im Verborgenen rief. Ja, Zakaria a.s., über den haben wir schon im Koran gelesen. Er gehörte zu einer Familie in Beit al-Maqdis in Jerusalem, aus der Familie, aus dem Geschlechte Haruns a.s. Und diese Familien standen alle im Dienst des Tempels in Jerusalem, Beit al-Maqdis, Moschee würden wir heute auch sagen. Und sie wechselten sich ab, in dem Dienst zu dieser Moschee, zu diesem Tempel. Und Zakaria a.s. hatte keine Kinder, war schon jetzt in diesem Augenblick von hohem Alter. Und er war der Kafil von Maryam a.s., also der Vormund Maryams a.s., zu der er in einem bestimmten Verwandtschaftsverhältnis stand. Sie war quasi etwas wie seine Nichte. Und er trat dann also einmal bei Maryam a.s. ein. Das haben wir schon gelesen. Und er sah, wie bei ihr Früchte von allerlei Art bereit lagen, selbst diese, die zu dieser Zeit eigentlich gar nicht wuchsen. Und er sagte sich, auch ich werde jetzt Allah bitten und Dua machen. Und wenn Allah ihr Speise zukommen lassen kann, von überall her, die nicht zur Zeit wachsen kann, dann kann er auch mir ein Kind geben, obwohl es nicht die Zeit oder nicht die Mittel da sind. Mein Alter ist schon fortgeschritten, aber Allah kann das für mich tun. Ja, und das zeigt uns auch, wie die Umgebung oder Gesellschaft, was für einen Einfluss die auch manchmal auf uns hat. Viele Dinge wissen wir schon. Aber wenn wir in die bestimmte Gesellschaft kommen oder etwas erleben oder etwas bezeugen können, etwas selber erfahren können, dann hat das trotzdem dieselbe Information einen ganz anderen Einfluss auf uns, ein ganz anderes Wirken auf uns, kann uns rechtschaffener machen und leider auch andersrum. Schlechte Gesellschaft kann einen auch verdorbener machen. Aber die gute Gesellschaft, die mehrt das Gute, die Frömmigkeit. Ja, und die Bittgebete, die dann mit dieser Inbrunst und Überzeugung gemacht werden und diese voller Enthusiasmus und Überzeugung gemacht werden, die werden dann natürlich auch eher erhört, als welche, die wir einfach als Lippenbezeugnis, als einfach einen routinierten Spruch einfach dahin sagen. Ja, mit Umständen ändert sich auch der eigene Zustand. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran so oft, dass wir, oder warum werden wir so oft dazu aufgerufen, Tafakkur zu machen, nachzudenken, die Schöpfung zu beobachten und darüber nachzudenken? Im Koran heißt es zum Beispiel, Unzuru ila thamarihi idha athmara. Das schaut auf ihre Früchte, wenn sie reif werden, wenn sie Früchte tragen. Ja, die Früchte, Obstbäume, ja, auf, würden wir jetzt mal sagen, anzuschauen, kann also Ibadah, gottesdienstliche Handlung sein. Wenn im Koran steht, verrichtet euer Gebet, dann verstehen wir das alle sofort und oder sollten das sofort alle verstehen und sehen das Gebet als ein Mittel, Allah zu dienen. Aber wie viele von uns denken denn, dass wenn sie die Schöpfung, die Wolken, Berge, Bäume beobachten und dadurch Allahs Größe und Allmacht erkennen, dass sie sich dabei in gottesdienstlicher Handlung befinden? Zakaria sah also diese Situation und machte sofort, in dem Moment, Nida an Khafiyya, er rief seinen Herrn im Verborgenen an. In der Situation noch. Und manchmal ist ja auch so, dass man ist unterwegs oder man ist unter Leuten und man hat aber gerade einen wirklich guten Einfall oder eine Stärkung des Imans hat man erfahren durch ein bestimmtes Ereignis. Und jetzt soll man warten, bis man zu Hause ist und sich gewaschen hat und Wudu gemacht hat und dann auf seinen Gebetsplatz begibt und dann wird man Allah bitten? Nein, sondern dort, wo man gerade ist, kann man Allah direkt anbitten, ohne große Zeremonie, ohne große Vorbereitung. Und manchmal sind gerade diese Bittgebete, die voller Überzeugung gemacht werden, die mit meisten Hingabe gemacht werden. In diesem Gebet sagte er also, mein Herr, schwach sind mir die Knochen geworden und Altersgrauheit entfacht ist der Kopf. Und ich war im Bittgebet zu dir, mein Herr, noch nie unglücklich. Also die Rahma, die hier erwähnt wird, wir haben ja gelesen, diese Verse sind zum Gedenken an die Barmherzigkeit deines Herrn. Diese Barmherzigkeit ist, dass Zakaria a.s. später dann also einen Sohn von Allah bekommen hat. Hier sehen wir nur, wie es dazu gekommen ist. Nämlich Zakaria bittet voller Demut seinen Herrn und die Art und Weise, wie er Allah subhanahu wa ta'ala bittet, ist eine sehr demütige. Er erwähnt nicht, was er alles getan hat. Er erwähnt nicht, ich bin Prophet, ich passe schon so lange auf Maryam auf und ich habe das und das gemacht und ich lehre die Menschen und ich unterrichte sie in deinen Anweisungen, sondern er erwähnt vor Allah seine Schwäche, seine Bedürftigkeit. Ich bin alt, meine Haare sind schon grau. Und trotzdem, obwohl er bis jetzt ja keinen Sohn bekommen hat und er hat ja bestimmt schon oft Dua gemacht dafür und er hat bis jetzt wurde diese Dua von seiner Sicht aus noch nicht erhört, trotzdem sagt er, dass nein, ich bin noch nie unglücklich gewesen hinsichtlich meiner Bittgebete dir gegenüber. Trotzdem so positiv eingestellt. Ja, aber es gibt ja immer eine negative Art, etwas auszudrücken und nur positive. Und dann sagt er, dass er diesen Sohn nicht nur für sich haben will, sondern: Gewiss, ich fürchte die Verwandten nach mir, und meine Frau ist unfruchtbar. So schenke mir von dir aus einen nahen Verwandten, der mich beerbt und von der Sippe Jakobs erbt. Und mach ihn, mein Herr, dir wohlgefällig. Also er soll nach mir, in der Auslegung heißt es, er wollte, dass wenn er versterben würde, dass sein Volk einen nächsten Propheten haben sollte. Und das wäre nämlich das Erbe von der Sippe Jakobs a.s. Jakob war ein Prophet, Yusuf a.s. war ein Prophet und davor Ibrahim a.s. und Ishaq, also eine ganze Kette von Propheten. Und aus diesem Geschlecht war auch Zakaria a.s. und wünschte für die Rechtleitung seines Volkes, für die Wohlgefälligkeit Allahs: Allah, mach ihn dir wohlgefällig. Also oft ist ja so, dass wir etwas auch wollen, und das hat aber wirklich nur mit unserem eigenen Nutzen zu tun, mit unserer Größe, mit unserem Gefallen, mit unserem Genuss, mit unserer vielleicht Bedürftigkeit auch, dass wir nicht einsam sein wollen. Und hier sehen wir die Größe dieses Propheten alaihi salam, der möchte etwas und denkt aber nicht nur an sich dabei, sondern an den Nutzen anderer, dass jemand Gutes verbreitet nach ihm. Ja, nicht noch mehr Erfolg, das Mehren des Diesseits. Ja, und man ist nicht aufrichtig in einer Mission oder Aufgabe, bis man dieselbe Arbeit nicht auch für die Kinder will. Daran merkt man, dass man wirklich dahinter steht. Denn für die eigenen Kinder wollen wir alle nur das Beste. Ja, und darin sieht man auch, dass Zakaria a.s. wusste, dass dieses Auserwähltsein von Allah und seine Arbeit tun zu dürfen, ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Die Dua wird sofort akzeptiert: O Zakaria, wir verkünden dir einen Jungen, dessen Namen Yahya ist, wie wir zuvor noch niemanden Kennzeichen gleich den seinen gegeben haben. Also in der ganzen Menschheitsgeschichte gab es noch keinen, der den Namen Yahya a.s. Getragen hat. Er sagte: Mein Herr, wie soll ich einen Jungen haben, wo meine Frau unfruchtbar ist und ich vom hohen Alter bereits einen Dürrezustand erreicht habe? Er sagte: So wird es sein. Dein Herr sagt: Das ist mir ein leichtes, und auch dich habe ich ja zuvor erschaffen, als du noch nichts warst. Also wer dich erschaffen hat, der kann auch deine Nachkommen erschaffen. Er sagte: Mein Herr, setze mir ein Zeichen. Er sagte: Dein Zeichen ist, dass du 3 Nächte lang, obwohl gesund, nicht zu den Menschen sprechen wirst. So kam er zu seinem Volk aus dem Gebetsraum heraus und gab ihnen dann zu verstehen: Preist morgens und abends. Also macht das Bih, Sabbihu, Subhanallah, Allah preisen, Allahs Größe und Reinheit preisen, und zwar morgens und abends. Wenn man eine Gnade von Allah bekommt, und das war eine Gnade für das ganze Volk, das Volk hatte die frohe Botschaft eines Propheten erhalten. Wenn man eine Gnade von Allah bekommt, dann soll man Dankbarkeit zeigen. Und die beste, eine der besten Arten, Dankbarkeit zu zeigen, ist, Allahs Lobpreis zu äußern. Yahya wurde also geboren und er wuchs heran. Und nun heißt es: O Yahya, nimm die Schrift mit aller Kraft. Und wir gaben ihm schon als Kind die Urteilskraft. Khudil kitaba biquwwah. Genauso wurde auch Bani Israel schon geboten, wenn ihr euch erinnert. Nehmt das, was wir euch gegeben haben, mit Kraft. Also kümmert euch drum, bewahrt es, handelt danach, ignoriert es nicht. Tut nicht so, als ob ihr es nicht verstanden oder nicht gelesen oder nicht vernommen hättet. Biquwatin, haltet es fest. Und wir gaben ihm schon als Kind die Urteilskraft. Also im Alter, wo wir eigentlich das nicht erwarten würden, wurde Yahya a.s. schon so gesegnet. Es gibt eine Überlieferung, dass er einmal von anderen Kindern zum Spiel eingeladen wurde und er wohl dann gesagt hat, dass wir sind nicht zum Spiel erschaffen worden. Und wie viele Kinder sind es, die so sprechen? Und Hukma ist dasselbe Wort, dieselbe Wortwurzel hat auch Hikma, die Weisheit. Hukm bedeutet Urteilskraft, das Richtige im richtigen Moment zu entscheiden. Und das hat Allah ihm schon also im Kindheitsalter gewährt. Ja, manche sind leider noch im Erwachsenenalter, haben immer noch als Lebensmotto: ich und mein Zeitvertreib, ich und mein Spiel, und leben ihre Liebe zum Spiel, sei es jetzt im Sportlichen oder in irgendeinem anderen Bereich, wirklich bis hin zum Ausmaß von Besessenheit. Und das ist wirklich eine Tragödie und ein großer Verlust für diese, ja, Allah hat die Menschen nicht dafür auf die Erde geschickt. Wie war Yahya a.s. noch? Und Mitgefühl von uns aus und Lauterkeit. Er war gottesfürchtig und gütig gegen seine Eltern, und er war weder gewalttätig noch widerspenstig. Und Friede sei auf ihm am Tag, da er geboren wurde, und am Tag, da er stirbt, und am Tag, da er wieder zum Leben auferweckt wird. Also von Anfang bis zum Ende Segen von Allah. Ja, und wir sehen schon an den Eigenschaften, die ihm gegeben wurden, die er hatte, warum das so war. Ja, wir lernen also aus dieser Geschichte, das Bittgebet zu Allah mit voller Überzeugung kann Unmögliches möglich machen, wenn nur die Aufrichtigkeit und die Hingabe wirklich da ist. Und gedenke im Buch Maryams, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen, da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich ihr als wohlgestaltetes, menschliches Wesen dar. Also der Malaika, der Engel, kam zu ihr in menschlicher Gestalt. Sie sagte, weil sie voller Reinheit war, sie hatte mit der männlichen Gesellschaft nichts zu tun. Sie war seit Kindheit auf schon nur mit gottesdienstlichen Handlungen im Tempel oder in der Moschee beschäftigt. Sie sagte, ich suche beim Al-Abama Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. A'udhu bir-Rahmani. Wir sagen ja normalerweise A'udhu billah. Ich suche Zuflucht oder Schutz bei Allah. Und hier sehen wir, man kann auch bei den Eigenschaften Allahs Zuflucht suchen. Und diese Rahma und Barmherzigkeit Allahs, die wird in dieser Sura besonders immer wieder erwähnt werden. Sie sucht sogar Schutz beim Al-Abama, wenn du gottesfürchtig bist. Er sagte, ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte, wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch noch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin. Er sagte, so wird es sein. Dein Herr sagt, das ist mir ein leichtes. Und damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von uns aus machen. Und es ist eine beschlossene Angelegenheit. Und das war hier für Maryam alayhi salam ein junges Mädchen. In manchen Überlieferungen, die auch von christlichen Texten sind, heißt es, sie war so circa 14, 15, also ein sehr junges Mädchen. Für sie war das eine gewaltige Prüfung, was ihren Ruf, ihre Zukunft, ihre Familie, ihre Aufgabe, ihre Verantwortung anging, war das eine große, große Belastung im Sinne von Prüfung. Doch sie akzeptierte das als von Allah beschlossene Sache und sie vertraute darauf, dass Allah ihr auch einen Ausweg schaffen würde. Und manchmal ist das so im Leben. Wir erwarten etwas nicht im Geringsten, aber etwas überkommt uns. Und dann ist es daran, auf Allah zu vertrauen und darauf zu zählen, dass Allah einen Ausweg schaffen wird. So empfing sie ihn und zog sich mit ihm zu einem fernen Ort zurück. Ja, dann ging sie also weg von den menschlichen Behausungen in einen fernen Ort, wo niemand sie kennen oder sehen würde, um das Kind zu entbinden. Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte, oh, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Weil sie wusste, wenn das Kind geboren wird, dann wird es nicht nicht nur eine Freude für sie sein, weil das Kind wird als unehelich gebrandmarkt werden. Das wusste sie, das fürchtete sie und deswegen ruft sie so auf diese Art und Weise aus. Da rief er ihr von unten her zu. Allah hat ihr einen Engel geschickt, der ihr Trost spendete. Sei nicht traurig, dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen. Ja, so wie bei dem kleinen Kind Ismail alayhi salam, dem Kind von Hajar und Ibrahim alayhi salam, wie unter seinen Füßen auch diese kleine Quelle von Samsam entsprungen war, genauso hier auch unter den Füßen von Maryam alayhi salam entspringt ein kleines Bächlein und schüttelt zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. Ja, und da sehen wir auch, manche Sachen kommen von selbst zu uns. Das Bächlein ist einfach entsprungen, sie musste das Wasser nur noch zu sich nehmen und manche Gnaden von Allah müssen wir ein wenig was tun, damit sie zu uns kommen. Die Dattel musste sie also schütteln, das war aber auch eine körperliche Ertüchtigung für sie. Ja, wenn man in den Wehen liegt, dann soll man ja auch, manche Frauen sollen ja auch hin und her spazieren oder ja, die Mütter von uns kennen das. Und in den Datteln selber war natürlich wirklich auf Glukose pur, würden wir heute sagen, direkte Energie. Und war somit auch eine körperliche Stärkung für sie. Und er tröstet sie noch weiter, so iss und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, ich habe dem Al-Abama Fasten gelobt. Ihr seht wieder Al-Abama. Ich habe dem Al-Abama Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen. Und zu dieser Zeit, wo Maryam a.s., also diese Zeit, wo Isa a.s. bald kommen sollte, zu dieser Zeit in dieser Scharia war es wohl so, dass es auch das Fasten des Sprechens gab. Man schwieg und das war eine gottesdienstliche Handlung. Und sie sollte das also sagen. Sie sollte nicht selber sich verteidigen. Allah würde für sie einen anderen Ausweg schaffen, der für sie einstehen würde. Sie sollte schweigen und für ihre Verteidigung würde gesorgt werden. So schafft Allah Auswege für die, die auf ihn vertrauen. Da kam sie zu ihrem Volk, ihn mit sich tragend, mit dem Baby. Sie sagten, O Maryam, du hast da etwas Unerhörtes begangen. O Schwester Haruns, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter eine Hure. Also, du kommst aus einer guten, frommen Familie. Maryam selber, alayhi salam, hatte ihr gesamtes Leben gottesdienstlicher Handlung, in Zurückgezogenheit verbracht. Und auf sie sollte nun also eine solch skandalöse Anschuldigung hereinbrechen. Da zeigte sie auf ihn, auf das Kind. Sie sagten, wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Also schenken dem Kind überhaupt keine Beachtung, ja, denken nicht mal im Geringsten daran, dass von da jetzt was kommen könnte. Er sagte, das Kind spricht. Ja, sie schenken ihm keine Aufmerksamkeit, aber das Kind spricht von selbst. Ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe. Das Gebet ist das Recht Allahs, die Zakah ist das Recht der Schöpfung, das Recht der Menschen. Und jetzt kommt ein besonderes Recht, und gütig gegen meine Mutter zu sein. Ja, Vater hatte er nicht. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das waren die Worte, die Isa a.s. im Säuglingsalter gesprochen hat. Ein Wunder vor den Augen der versammelten Menge, das sie verblüffte und sie zum Schweigen brachte. Und so hilft Allah den Dienern, die auf ihn vertrauen. Das ist Isa, der Sohn Mariams, a.s. Es ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Es steht Allah nicht an, sich ein Kind zu nehmen, preis sei ihm. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er dazu nur, sei, und so ist es. Ja, für Allah ist nichts unmöglich, und er ist nicht, er bedarf es nicht, sich ein Kind zu nehmen. Er erschafft, was er will. Isa a.s. sagte, und gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr, so dient ihm, das ist ein gerader Weg. Und als die Menschen das alles hörten und vernahmen, doch die Gruppierungen wurden uneinig untereinander, da gerieten sie in Uneinigkeit miteinander, dann wehe denjenigen, die ungläubig sind, vor dem Erleben eines gewaltigen Tages. Und diese Eier ist auch im Hinblick auf diejenigen gemeint, die da behaupten, Allah hätte sich einen Sohn genommen, für die ist hier nochmal auch dieses wehe denjenigen, die ungläubig sind vor dem Erleben eines gewaltigen Tages. Wie vorzüglich werden sie hören und sehen am Tag, da sie zu uns kommen werden, aber die Ungerechten befinden sich heute in einem deutlichen Irrtum. Warne sie vor dem Tag der gramvollen Reue, wenn die Angelegenheit entschieden sein wird, während sie all dessen unachtsam sind und während sie noch nicht glauben. Gewiss, wir sind es, die wir die Erde und all die, die auf ihr sind, erben werden, und zu uns werden sie zurückgebracht. Und gedenke im Buch Ibrahims, a.s., er war ein wahrhaftiger und Prophet, Siddiqan, das ist wie Superlativ, also sehr zum Höchstmaß wahrhaftig, die Wahrheit bestätigend und selber wahrhaftig, das tun, was man auch sagt, kein Widerspruch darin. Als er zu seinem Vater sagte, O mein lieber Vater, warum dienst du dem, was nicht hört und nicht sieht und dir nichts nützt? O mein lieber Vater, gewiss, zu mir ist vom Wissen gekommen, was nicht zu dir gekommen ist. So folge mir, da leite ich dich einen ebenen Weg. Hier sieht man also, dass man auch ruhig mal jemanden folgen kann, auch wenn das eine Prüfung ist, den man vielleicht als unter sich stehend erachtet, sei es wegen dem Alter oder der Stellung. Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Aber was das Wissen angeht und die Wahrheit angeht, sollte man dem Wissen und der Wahrheit folgen, ungeachtet dessen, von wem dieses Wissen oder diese Wahrheit kommt. Wenn es wahr ist, ist es gut. Ja, und viele Leute haben damit ein Problem. Du Grünschnabel, du willst uns jetzt was erzählen. Ja, und ist eine große Angelegenheit für sie. Aber obwohl es doch so ist, dass jemand, der in Aufrichtigkeit nach der Suche von Wahrheit ist, der nimmt sie doch von wo er sie kriegen kann. Und meistens sind wir leider auch in Angelegenheiten des Diesseits sehr unproblematisch, was das angeht. Wir geben gerne unseren PC jemanden, der um einiges jünger ist als wir, weil wir einfach wissen, der kann das, der hat das gelernt, der hat Wissen, welches nicht zu uns gekommen ist. O mein lieber Vater, diene nicht dem Satan. Gewiss, der Satan ist gegen den Al-Abama widerspenstig. Wieder die Eigenschaft Allahs, Al-Abama. O mein lieber Vater, ich fürchte, dass die Strafe vom Al-Abama widerfährt. Dass dir Strafe vom Al-Abama widerfährt, sodass du zu einem Gefolgsmann des Satans wirst. Er sagte, der Vater reagiert jetzt, verschmähst du meine Götter, o Ibrahim? Wenn du nicht aufhörst, werde ich dich ganz gewiss steinigen und meide mich eine Zeit lang, also verlasse mich. Er sagte, Friede sei auf dir. Ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. gewiss, er ist zu mir sehr entgegenkommend. Ich werde mich von euch und von dem, was ihr anstatt Allahs anruft, fernhalten und nur meinen Herrn anrufen. Vielleicht werde ich im Bittgebet zu meinem Herrn nicht unglücklich sein. Hier, wir sehen hier auch, dass La akuna bidu'a'i rabbi shaqiyya. Genauso hat ja Zakaria a.s. auch ungefähr gesprochen. Diese Menschen, die sehr erfolgreich, aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Menschen, haben eins gemeinsam, sie halten nichts für unmöglich. Weil sie nämlich wissen, dass nur das passiert, was Allah befiehlt, was Allah erlaubt, und für Allah ist nichts unmöglich. Und diese Menschen haben immer eine lebendige Hoffnung. Das haben diese Menschen alle, alayhim salam, gemeinsam. Als er sich nun von ihnen und von dem, dem sie anstatt Allahs dienten, fernhielt, schenkten wir ihm Ishaq und Ya'aqub. Und dazwischen sind aber viele, viele Sachen passiert. Ja, also er wurde immer wieder geprüft, fa'atummahun, er vollfüllte und bestand alle Prüfungen. Und dann irgendwann später bekam er Ishaq und Ya'aqub und alle beide machten wir zu Propheten. Und wir schenkten ihnen etwas von unserer Barmherzigkeit und wir verliehen ihnen einen hohen Ruf an Wahrhaftigkeit. Und gedenke im Buch Musas. Gewiss, er war auserlesen und er war ein Gesandter und Prophet. Mukhlasan. Mukhlis ist ja aufrichtig, Khalis ist rein, Mukhlas ist auserlesen sein. Subhanallah. Wir riefen ihn von der rechten Seite des Berges und ließen ihn zu vertraulichem Gespräch näher kommen. Najiyya ist vertraulich miteinander leise sprechen, also eine sehr vertrauliche Art und Weise miteinander zu sprechen. Man teilt auf dieser vertraulichen Art und Weise mit jemandem etwas, leise mit jemandem sprechen, der einem sehr nahe steht. Das ist wie bei Kindern, die würden zu Fremden würden sie das nicht machen, aber zur Mutter kommen sie und flüstern ihr ins Ohr, obwohl sie manchmal gar nichts Besonderes zu sagen haben, aber was zeigen und drücken sie damit aus? Die Nähe zur Mutter, dass Mama, so wie du, ja, du bist die Nächste für mich. Das ist eine Geste. Ja, und jeder Mensch sollte versuchen, auch eine wirklich nahe Beziehung zu Allah zu pflegen, nicht so viel Furcht, dass er schon im Argwohn oder in einem in schlechten Gedanken verfangen hält sich selber und sich sehr als fern empfindet von Allah, sondern schon eine Nähe, die ihn auch dazu befähigt oder motiviert, Allah in allen Angelegenheiten zu bitten, anzuflehen, anzurufen. Und wir schenken ihm aus unserer Barmherzigkeit seinen Bruder Harun als Propheten. Und gedenke im Buch Ismails. Gewiss, er war wahrhaftig in seinem Versprechen und er war ein Gesandter und Prophet. Ja, schon wieder das Wort Sadiq al-Wa'di, Siddiq hatten wir jetzt schon. Das ist auch etwas, was in dieser Sura oft erwähnt wird, die Wahrhaftigkeit. Und er pflegte seinen Angehörigen das Gebet und die Abgabe zu befehlen und er war seinem Herrn wohlgefällig. Und gedenke im Buch Idris. Er war ein Wahrhaftiger und Prophet. Ihr seht wieder, Wahrhaftigkeit. Und wir hoben ihn zu einem hohen Ort empor. Das kann entweder gemeint sein, dass er verstorben ist, oder auch kann es so gemeint sein, dass er wie Isa a.s. emporgehoben wurde und Allah weiß es am besten. Das sind diejenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat, unter den Propheten aus der Nachkommenschaft Adams und von denjenigen, die wir mit Nuh a.s. trugen und aus der Nachkommenschaft Ibrahims und Israels und von denjenigen, die wir rechtgeleitet und erwählt haben. Als ihnen die Zeichen des Al-Abamas verlesen wurden, fielen sie ehrerbietig und weinend nieder. Also wie waren sie Auserwählte? Was taten diese Menschen? Wie benehmen sich Auserwählte? Wie ist ihre Verbindung zu dem Buche Allahs, dass sie weinend in Ehrerbietung, in Niederwerfung vor Allah hinfallen? Ja, selbst wenn wir, wie oft sind wir schon weinend in Sajda gefallen aus Ehrerbietung zu Allah? Selbst wenn wir im Gebet mal weinen, dann ist das leider zu oft wegen persönlichen Problemen und weniger wegen der Ehrerbietung zu Allah, was auch gut ist, aber nicht das, was hier bei diesen auserwählten Menschen beschrieben wird. Wegen Dankbarkeit weinen, wegen der Größe Allahs weinen. Ja, so sind die Auserwählten. Die Auserwählten also, die Rechtschaffenen, dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten und den Begierden folgten, so werden sie den Lohn für ihre Verirrung vorfinden. Also solche werden nicht belohnt, sondern bestraft werden, nämlich welche, die haben zwar rechtschaffene Vorfahren, aber sie selber sind wie? Die vernachlässigen das Gebet und folgen den Begierden. Und es ist ja in der Tat so, das Gebet wird ja vernachlässigt, weil man für die Neigungen und Begierden lebt. weil diese einen so sehr beanspruchen, dass man für die wirklich wichtigen Dinge im Leben überhaupt keine Zeit mehr hat. Und diese Begierden können die Begierde der Nahrungsaufnahme sein, die Begierde der Eitelkeit, die Begierde der niederen Triebe. Das kann sehr verschieden sein. Ja, worin sind wir so beschäftigt, dass wir zurückbleiben, verspätet werden, was unsere gottesdienstlichen Handlungen und unser Gehorsam zu Allah angeht? Ja, und solche Menschen, auch wenn sie die Nachkommen von sehr auserwählten Menschen waren, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ رَيَّا, sie werden, ihr Ende wird trotzdem dann kein gutes sein. Außer demjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt. Jene werden in den Paradiesgarten eingehen und ihnen wird in nichts Unrecht zugefügt. In den Gärten Edens, die der Al-Abama seinen Dienern im Verborgenen versprochen hat, sein Versprechen wird bestimmt erfüllt. Sie hören darin keine unbedachte Rede, sondern nur Frieden. Und sie haben darin ihre Versorgung morgens und abends. Das sind alles besondere Eigenschaften des Paradieses. Das ist der Paradiesgarten, den wir denjenigen von unseren Dienern zum Erbe geben, die gottesfürchtig sind. Allah möge uns zu diesen gehören lassen. Und die Engel sagen, wir kommen nur auf Befehl deines Herrn herab. Ihm gehört alles, was vor uns und was hinter uns ist und was dazwischen ist. Und dein Herr ist gewiss nicht vergesslich. Er, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, so diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst. Weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den seinen besäße? Der Mensch sagt, werde ich, wenn ich erst einmal verstorben bin, wirklich wieder lebendig hervorgebracht werden? Gedenkt der Mensch denn nicht, dass wir ihn zuvor erschaffen haben, da er noch nichts war? Bei deinem Herrn, wir werden sie ganz gewiss versammeln, sie und die Satane. Hierauf werden wir sie ganz gewiss rings um die Hölle herum auf den Knien herbeibringen. Hierauf werden wir aus jedem Lager ganz gewiss denjenigen herausnehmen, der sich dem Al-Abama am heftigsten widersetzt hat. Dann wissen wir wahrlich am besten über diejenigen Bescheid, die es am ehesten verdienen, ihr ausgesetzt zu sein, ihr nämlich der Hölle. Und es gibt keinen unter euch, der nicht daran vorbeigehen würde, nämlich am Höllenfeuer vorbeigehen würde. Dies obliegt deinem Herrn unabänderlich beschlossen. Ja, über dem Höllenfeuer ist nämlich was? Die Brücke, Sirat, über die jeder Mensch gehen muss, um das Paradies zu erreichen. Und deswegen heißt es hier, es gibt keinen, der nicht daran vorbeigehen würde. Hierauf erretten wir diejenigen, die gottesfürchtig waren und lassen die Ungerechten in ihr auf den Knien zurück. Ja, das Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die unter anderem bei Sahih al-Bukhari überliefert werden, erfahren wir, dass über dem Höllenfeuer ist diese Brücke gelegt, Sirat, über die jeder überqueren muss. Und die Menschen werden je ihren Taten gemäß diese Brücke überqueren können. Manche so schnell wie ein Augenblick, manche so schnell wie ein Blitz oder wie ein schneller Wind, manche so schnell wie ein gutes Pferd. Und manche werden darauf so ähnlich wie kriechen müssen. Manche werden darauf verwundet werden. Manche werden heil rüberkommen. Und manche werden von dieser Brücke runterfallen. Ja, und der Ungläubige wird in diesem Überqueren nicht erfolgreich sein. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, dass dessen drei Kinder vor dem Erwachsenwerden, vor der Belura, versterben, ihn wird das Feuer nicht berühren, außer um den Schwur zu erfüllen. Also dieser Schwur bedeutet dann, dass jeder Mensch über diese Brücke muss, er muss daran vorbei. Wallahu alam. Und wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die ungläubig sind, zu denjenigen, die glauben, welcher der beiden Gruppen hat nun eine bessere Stellung und eine schönere Gesellschaft? Aber wie viele Geschlechter vernichteten wir vor ihnen, die besser an Ausstattung und Aussehen waren? Sag, wer sich im Irrtum befindet, den möge der Al-Abama lange darin gewähren lassen. Wenn sie dann sehen, was ihnen angedroht ist, entweder die Strafe oder die Stunde, da werden sie wissen, wer sich in einer noch schlechteren Lage befindet und die schwächere Herrscher hat. Und Allah mehrt denjenigen, die rechtgeleitet sind, ihre Rechtleitung. Das Bleibende aber, die rechtschaffene Werke, sie sind bei deinem Herrn besser in der Belohnung und besser als Rückkehr. Was meinst du wohl zu demjenigen, der unsere Zeichen verleugnet und sagt, mir werden ganz gewiss Besitz und Kinder gegeben? Hat er etwa Einblick in das Verborgene gewonnen oder hat er vom Al-Abama eine Verpflichtung entgegengenommen? Keineswegs. Wir werden aufschreiben, was er sagt und ihm die Strafe noch verlängern. Und wir erben von ihm das, was er sagt, während er einzeln zu uns kommt.